Kundgabe 4032. Empfangen durch Bertha Dudde am 28. und 29.04.1947. Alle Materie geistig belebt. Auch die an sich leblos scheinende Materie trägt Leben in sich und muss daher als Träger von Geistigem anerkannt werden, wenngleich es euch auch nicht verständlich ist, dass etwas Wesenhaftes, die härteste Materie, zum Aufenthalt zugewiesen bekommen hat, worin es sich scheinbar nicht entfalten kann, also zur Untätigkeit gewissermaßen gezwungen ist. Doch Gott weiß um den Willen dieses Wesenhaften und hat ihm entsprechend die Umhüllung ihm gegeben. Doch solange der Wille des Geistigen Gott widersetzlich ist, ist es auch nicht gewillt, eine Tätigkeit zu verrichten nach dem Willen Gottes. Also ist ihm auch die Möglichkeit versagt, sich dienend zu betätigen. Tätigkeit aber bedeutet Leben. Ein untätiges Wesen wird also in einem toten Zustand verharren. Und daher wird seine Hülle, die Materie, unendlich lange Zeit unverändert bleiben. Und dennoch ist sie von etwas Wesenhaftem bewohnt, das eine harte Außenform als ständigen Druck, als Fessel spürt, um nun dazu angetrieben zu werden, seinen Widerstand aufzugeben, auf das ihm Erleichterung seines qualvollen Zustandes wird. Es ist die Materie selbst gleichfalls Geistiges, das Gott widersetzlich ist, das also seinen Entwicklungsgang erst beginnt. Dieses Geistige aber kann sich ebenfalls nur durch Dienen erlösen, und sein Dienen besteht darin, dass es dem schon reiferen Geistigen eine Hülle ist, das ihm das Dienen ermöglicht. Es kann also durch seine Bereitwilligkeit, dem Geistigen in seiner Aufwärtsentwicklung zu helfen, selbst reifen und langsam den Grad gewinnen, der auch ihm selbst eine Hülle einträgt und in welcher es zum Dienen zugelassen ist. Doch es währet die Entwicklungsprozedur eine geraume Zeit, so dass also die Materie an sich lange Zeit benötigt, bevor sie gänzlich aufgelöst ist und von einem Überwinden dieser gesprochen werden kann. Es muss aber nun der Entwicklungsgang fortgesetzt werden und dies so lange, bis viele geistige Wesenheiten sich vereinigt haben und was durch immer vollkommenere und größere Formen zum Ausdruck kommt. Solange die geistigen Wesenheiten die sogenannte tote Materie zum Aufenthalt haben, solange ist der Zustand dieser Wesenheiten gleichbleibend. Das heißt, sie verharren im Gott widersetzlichen Willen und können daher keine Änderung ihrer Umgebung und ihrer Außenform erwarten. Im Wissen von Ewigkeit ist aber die Materie so gefügt, dass das am ehesten in seinen Widerstand nachlassende Geistige den äußeren Rand der Materie belebt, weshalb auch die in endlos langer Zeit sich vollziehende geringe Veränderung von außen dem menschlichen Auge schwach erkennbar ist, während das Innere der Materie unverändert bleibt und das darin Gebundene nicht eher freigibt, bis der Wille und die Macht Gottes eingreift und die Materie zerstört oder zerstören lässet. Dann kann auch das innere Geistige den Weg zum Licht nehmen, so es willig ist. Hat es einmal den Weg zum Licht gefunden, dann drängt es ihm auch entgegen. Denn auch die harte Materie spürt die Wohltat des Lichtes und lässt in seinem Widerstand gegen Gott immer mehr nach. Es ist aber der Zustand des Geistigen in dieser Materie ein völlig anderer als der in der weicheren Verformung, in der Pflanzen- und Tierwelt, wo das Leben ersichtlich ist für das Menschenauge und darum auch etwas Wesenhaftes darin anerkannt wird. Denn in dieser Verformung kann das Geistige sich schon freier bewegen und tätig sein, wenn auch nach göttlichem Gesetz. Die harte Materie jedoch birgt gleichfalls Geistiges in sich, nur darum leblos, weil es völlig kraftlos und durch die Außenhülle gleichsam gefesselt ist. Etwas Gefesseltes kann sich nicht bewegen und erscheint darum tot, bis es die Fessel gesprengt hat. Es kämpfen gewissermaßen geistige Substanzen gegeneinander. Die Materie besteht aus unreiferen geistigen Substanzen, die im Zusammenschluss das schon reifere Geistige nicht entweichen lassen wollen, weil es ihre Bestimmung ist, jenem Aufenthalt zu gewähren. Das Geistige in der Materie hat schon einen höheren Intelligenzgrad. Nur ist es durch seinen Widerstand gegen Gott außer Kraft gesetzt und kann sich daher nicht wehren oder freimachen von der ihm lästigen Fessel. Wird aber die Materie zerstört, dann entflieht es und bezieht eine andere Form, weil es wider Gottes Willen die Freiheit weder nützen noch wohltuend empfinden kann. Ist der Zerstörungsakt dem göttlichen Willen gemäß vor sich gegangen, dann wird das Geistige eine Verformung beziehen, die Fortentwicklung für dieses bedeutet. Während bei unplanmäßiger Zerstörung durch menschlichen bösen Willen das Geistige wieder eine gleiche Form sucht, trotz der Qual, die es darin erduldet hat. Weil alles Geistige vor der Verkörperung als Mensch dem Mussgesetz Gottes unterworfen ist. Jegliche Materie muss jedoch als Hülle von Geistigem angesehen werden, das sich zur Höhe entwickeln soll, solange, wie diese Materie etwas Brauchbares vorstellt, solange sie noch verwendet werden kann zu Dingen, die einen dienenden Zweck erfüllen. Wird nun diese Materie durch Menschen zu Schöpfungen aller Art verwendet, dann verhilft der Mensch dem Geistigen in der Materie zum Dienen und also zur Aufwärtsentwicklung. Und darum ist emsiges Schaffen eines Menschen unvorstellbar segenbringend im geistigen Sinn. Denn alles Geistige in der Materie drängt dem Zustand des Lebens entgegen, das in gelockerten Formen erst möglich ist, nachdem sich bestimmte geistige Substanzen zusammengefunden haben zu gemeinsamen Wirken. Der Gang der Aufwärtsentwicklung geht so nach, so vor sich, dass jede Verformung als Hülle geistiger Substanz betrachtet werden muss, die ständig wechselt, jedoch im Beginn langen Zeitraum benötigt, bis der Zustand der Tätigkeit, der Zustand des Lebens, einsetzt. Dann aber sich die in der Form befindlichen Seelensubstanzen mehren, also wohl von einer Seele gesprochen werden kann, die jedoch nicht mit einer Menschenseele verglichen werden darf, weil letztere alle Seelensubstanzen vereinigt. Und so müsset ihr euch nun vorstellen, dass alles, was ihr seht, von geistigen Wesenheiten belebt ist. Jede Wesenheit ist ein Miniaturseelchen, deren unzählige die menschliche Seele bilden. Auch die Materie selbst wird diesen Gang gehen, so ihre Substanzen so weit ausgereift sind, dass sie nun als Selbstwesenheit Aufenthalt nehmen können in dem, was sie zuvor selbst waren. Feste Materie. Es sind also gewissermaßen zwei Entwicklungsgänge zurückzulegen im Musszustand. Einmal als Materie, dann aber auch als in der Materie gebundene Wesenheit. Nur dass dieser zweite Entwicklungsgang bedeutend rascher geht, denn die Materie wird schneller zerstört als total aufgelöst. Und solange sie brauchbar ist, also zu Dingen verarbeitet werden kann, die einen nützlichen Zweck haben, entflieht das Geistige darin auch nicht, nur ist es oft lange Zeit ohne Tätigkeit und leidet daher. Ist es dann Bewohner der mehr Leben verratenden Außenform, dann wird auch letztere einen rascheren Verwesungsprozess durchmachen, weil die Substanzen der äußeren Form schon ausgereifter sind und bald selbst eine Außenform benötigen, um weiter aufwärts zu steigen. Den Gang durch die gesamte Schöpfung muss alles Geistige zurücklegen, ansonsten es nicht in einer Menschenseele das letzte Stadium durchleben könnte. Denn diese ist gebildet aus allen irdischen Schöpfungen im kleinsten Maß. Alles, was der Mensch zu sehen vermag, ist in seiner Seele enthalten und so kunstvoll zusammengefügt, dass ihr nicht aufhören werdet zu schauen und zu staunen, so ihr als reine Geistwesen eure eigene Seele betrachtet. Ihr höret es, aber ihr fasset es nicht, solange ihr auf Erden weilet. Dennoch wird euch Kenntnis davon gegeben, auf dass ihr, die ihr zum Lehramt berufen seid, in der letzten Zeit vor dem Ende recht unterrichtet seid, auf dass ihr euch den Gang der Aufwärtsentwicklung wahrheitsgemäß vorstellen könnt und auch Aufschluss geben könnt, so es von euch gefordert wird. Doch das Wissen davon ist nicht unbedingt nötig für Menschen, die geistig wenig streben und denen daher vor allem das Liebegebot gepredigt werden soll, auf dass sie ihre Seelengestaltung in Angriff nehmen. Nur sollen sie wissen, um den endlos langen Gang ihrer Seele zuvor, auf dass sie sich der großen Verantwortung bewusst sind, die sie ihrer Seele gegenüber tragen. Amen.